Ja, hallo und herzlich willkommen zum bereits 51. Themenpodcast des Conancasts. Heute geht es nach dem Jubiläum aus der letzten Ausgabe wieder mal um ein bisschen ernsteres Thema, wobei ich nicht weiß, ob wir heute wieder so ernst bleiben können. Und zwar besprechen wir heute die Frankfurter Buchmesse 2012, die ja vor 2 Wochen in Frankfurt, wie der Name ja schon sagt, war. Und da gab es auch wieder ein Treffen der User aus dem Forum, Wiki und des Newsblogs, beziehungsweise auch des Conancasts, wobei ich da einen leider nicht getroffen habe. Und ja, mit dabei ist heute auch Sarah. Hi. Dann Olli. Hallo. Und mit dabei ist auch mal wieder Christian. Hi. Ja, Christian hatten wir gerade nochmal nachgeguckt, seit der letzten Frankfurter Buchmesse 2011 nicht mehr gehört. Ich glaube, ich hoffe mal, dass er dann nicht erst wieder bei der nächsten Buchmesse 2013 dabei ist, beim nächsten Podcast. Ja gut, heute wollen wir mal die Frankfurter Buchmesse besprechen. Das ist ja für uns so ein etwas wichtigeres Thema als Conan-Fans, so für in Bezug auf EMA, weil die ja dort auch einen Stand haben. Und ich würde sagen, wir fangen da mal wie in den letzten beiden Jahren, also wir haben auch schon einen Podcast 2010 und 2011 zur Frankfurter Buchmesse, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ich glaube, da war Christian auch beides mal dabei, also ein paar seltene Podcasts von ihm, wo er früher häufiger dabei war. Ja, und da würde ich sagen, fangen wir mal an mit der Anreise. Und da kann ich ja mal beginnen. Also ich bin Freitag mit Olli zusammen angereist nach Frankfurt, beziehungsweise ich habe wieder in Darmstadt übernachtet. Und ja, das lief eigentlich ganz gut. Also ich bin mit dem Regionalverkehr nach Hannover gefahren, habe dann dort Olli getroffen und dann sind wir zusammen weiter nach nach Frankfurt gefahren. Da ist Olli dann, hat sich dann von mir verabschiedet, also am Freitag davor, und dann bin ich weiter nach Darmstadt gefahren. Ja, genau, und ja, Samstag bin ich dann mit der Bahn von Darmstadt eben wieder nach Frankfurt gefahren. Da hatte die Bahn leider irgendwie 30 Minuten Verspätung und dann war ich auch irgendwie um 10 oder 11 Uhr auch dann auf der Buchmesse. Ich weiß nicht, wie das bei euch dann war. Also bei mir war es so, ich bin um 4.15 Uhr aufgestanden. Und am Samstag dann, ja. Genau, ich bin ja, ich habe ja nicht in Frankfurt oder in der Nähe übernachtet, sondern ich bin dann direkt von zu Hause aus Bayern dann losgefahren. Genau. Dann habe ich erstmal meine ganzen Freunde abgeholt dann. Und wir sind dann insgesamt sind wir zu 10 mit dem Zug dann gefahren von Neustadt in Bayern nach Frankfurt mit Regionalzügen. Ja, das war eigentlich ziemlich billig und eigentlich hat alles super geklappt. Ja, ich war dann, glaube ich, so kurz nach 9 oder so war ich, glaube ich, dann in Frankfurt. Also schon ziemlich früh. Und dann ging es zur FBM. Dieses Jahr habe ich irgendwie, es war voll fail, weil ich da nicht mit der U-Bahn gefahren bin, sondern mit der S-Bahn. Und da habe ich mich gar nicht ausgekannt, weil das irgendein anderer Eingang ist dann an der Buchmesse irgendwie in der entgegengesetzten Richtung. Ich weiß es nicht. Und da habe ich mich dann erstmal zurechtfinden müssen dann auf der Messe. Und ja, dann war ich auf der Messe und ja, toll. Ja. soll ich? Ja. Ja. Meinst du, voll spannend. Also eigentlich bin ich am Freitag aus NRW hier nach unten gefahren mit Michael. Wenn ihr noch irgendwer kennt, ich glaube, er war auch mal vor 2 Jahren bei dem FBM-Kopf. Podcast dabei. Ja, genau, der war dabei mit Nadja dann zusammen. Okay. Und dann hatten wir eine Ferienwohnung, wir sind so cool, in Hanau. Das ist irgendwie eine halbe Stunde von Frankfurt weg oder so. Und da haben wir dann mit noch 2 Freunden übernachtet, mit Noni und Tommy, falls die irgendwer kennt. Und direkt neben dem Atomkraftwerk, ja, also... Und dann sind wir am Samstag, keine Ahnung, um 8 Uhr oder so aufgestanden, haben gefrühstückt und dann sind wir los und waren um, keine Ahnung wann da. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, 10 oder so waren wir da, oder? Oder 10:30, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, Olli war irgendwie auch schon ziemlich früh da, hatte ich irgendwie das Gefühl. Ich hatte ihn mal angeschrieben, dann auch als ich zur Buchmesse gekommen bin. Ich weiß gar nicht, irgendwie das 10, wahrscheinlich 10:30 war ich wahrscheinlich da, hatte ich ihn angeschrieben und dann hatten wir uns auch direkt getroffen, und zwar vor dem Eingang der Comic-Halle 3.0 ist das ja, wo auch EMA, Carlsen und so weiter, also alles, was mit Comics und Manga zu tun hat, drin war. Und ich glaube, noch viel mehr war da drin. Ich glaube, Krimis und so weiter auch noch. Davor hatten wir uns dann an einem Stand von, ich glaube, war das Mövenpick? Mövenpick, ja. Genau. Also Mövenpick hatte überall, wie wir später feststellen mussten, ihre Stände aufgebaut, wo sie dann eben Eis, ich glaube, nur Eis verkauft haben. Und da hatten wir uns eben da getroffen. Also ich hatte ihn dann, bin da die Rolltreppe runtergefahren, habe ihn direkt gesehen. Standen wir da einige Zeit rum. Vielleicht habt ihr uns ja gesehen. Haha, nee, wahrscheinlich eher nicht. Und dann wollten wir eben auch mit uns mit Christian und seinem ganzen Anhängsel und genauso auch mit Sarah und allen drumherum treffen. Haben die natürlich gesagt, dass wir beim Mövenpick-Stand sind und wussten nicht, dass es noch viel mehr Mövenpick-Stände gibt. Von daher war das ziemlich chaotisch und wir sind da erstmal dann durch die... Nee, wir hatten dann... Irgendwann ist Christian dann zu uns gekommen, ja, nachdem er, glaube ich, fünfmal hinterhergelaufen ist. Also, ich war doch schön frühstücken erstmal und dann hat Philipp geschrieben, wo er ist, also an einem Mövenpick-Stand in der Nähe von der Halle 3 und ich habe mir gedacht, okay, Halle 3 gibt es wahrscheinlich mehrere Eingänge, aber ich habe die Herausforderung angenommen, nachdem ich erstmal mein Frühstück gegessen habe. Und da habe ich Philipp geschrieben, ja, ich bin gleich da, aber gleich war es da nicht. Und dann habe ich erstmal die Eingänge der Halle 3 inspiziert und dann habe ich einen Mövenpick-Stand tatsächlich gefunden, ne? Aber ohne Philipp. Und das war ein bisschen komisch. Und dann ist uns aufgefallen, da gibt es wahrscheinlich mehrere Mövenpick-Stände. Und so war es dann auch. Und deswegen hat das Ganze dann ungefähr 40 Minuten gedauert, bis wir dann endlich ankamen. Aber es hat geklappt. Ich weiß auch gar nicht, wir hatten uns irgendwie um 11:30 haben wir uns wahrscheinlich irgendwie getroffen, schätze ich mal. Oder in etwa da kann das sein, ja. Und dann haben wir eben noch Sarah und so weiter gesucht. Da hatte ich ja das Glück, dass ich über mein Mobiltelefon sehen konnte, wo Michael war. Oder Wolf. Ihr wart mitten in der Baustelle. Aber, wirklich. Also so ganz hat das irgendwie nicht funktioniert. Nee. Ja. Also, wobei sie ja direkt über uns standen. Ja, wussten wir das? Konnten wir hell sehen? Nein. Ja, die standen einfach eine Etage über uns. Oder wir? Nee. Doch, sie standen über uns. Und dann haben wir gesagt, jo, wir kommen mal zu euch. Und haben gedacht, sie stehen auf der anderen Seite der Halle. Und sind dann erstmal durch die Halle gelaufen. Ja, irgendwie so war das. Also, das war ziemlich kompliziert, weil diese Ortungsfunktion von einer Firma, die auf Deutsch Apfel heißt, nicht so ganz funktioniert hat. Und deswegen haben wir uns erstmal die ganze Zeit nicht gefunden und mussten dann erstmal durch die ganzen Eingänge laufen, um dann festzustellen, dass sie doch eine Etage über uns sind. Also wären eigentlich genau auf dem gleichen Fleck gewesen wie wir auf einer Karte, aber wir waren doch an anderen Orten auf der Karte einskizziert und das war irgendwie ein bisschen sinnlos. Also von daher hatten wir uns nicht gleich gefunden, aber dann um 12 oder so, glaube ich, haben wir uns dann alle irgendwie getroffen. Ja. Ja, dann hatten wir uns irgendwie kurz begrüßt und ich weiß gar nicht, es waren irgendwie viel weniger als bei den letzten Buchmessen, also es waren irgendwie nicht so viele auch von außerhalb irgendwie, wir hatten ja zum Beispiel im letzten und im vorletzten Jahr vor allem hatten wir viele dabei, die auch uns noch gar nicht kannten, also es war dieses Mal vielmehr ein Treffen alter Bekannter sozusagen, also wir kannten das praktisch alle schon, bis auf, ich glaube, Olli war, glaube ich, das erste Mal jetzt dabei. Ja, obwohl er einige schon beim Japantag halbwegs kennengelernt hat. Ja, also... Moni, die nicht da ist. Moni war primär... Ja, Moni, genau, die kam ja später noch dazu. Die hatten wir am Abend irgendwie... Was heißt Abend? Also ein bisschen später, ich glaube um 5 oder so irgendwie getroffen. Die kann ja heute leider beim Podcast nicht dabei sein. Ich weiß gar nicht warum, aber... Naja. Weil sie Uni hat, dachte ich. Ja, ich glaube Physikpraktikum. Also schöne Grüße hier an Moni, die wird den Podcast sicherlich hören. Hoffe ich mal für sie. Nee, sonst kann sie die Grüße leider nicht in Empfang nehmen, aber dann wisst ihr als Hörer jetzt, dass wir sie grüßen wollen. Könnt ihr ja mal schreiben. Twittern, genau. Moni, Nichan. Muhaha. Nee. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Also wir hatten uns dann getroffen, sind dann irgendwie in die Cosplay-Corner direkt gegangen. Und da war das eigentlich schon, also ich glaube, wir gehen da immer ein bisschen kompliziert rein. Es gibt da, glaube ich, einen Eingang über diese Rolltreppe, also diese, was wir immer als Ausgang benutzen. Wir sind ja immer über irgendeinen Auslands, die Halle 5.0 sind wir da durchgegangen. Wo ist dann ja, das war eh total kompliziert. Ja, eigentlich kann man einfach diese eine Treppe da hochgehen. Da ist es aber warm in der Halle. Ja, eigentlich schon. Aber ich muss dazu sagen, wir hatten in der Halle 5.0 mit ausländischer Literatur hatten wir noch einen Stand über Rumänien gesehen. Das war natürlich, ich glaube, ich war da nur mit Olli zusammen. Ja, genau. Wir hatten da den Stand über Rumänien gesehen. Das ist ja sehr wichtig für uns als eingefleischte Rumänien-Liebhaber. Wer das Anlehnung nicht? An Gott und WL. Warum? Genau. Also ich habe mit Kevin einen eigenen Podcast Gott und WL und da haben wir uns in einer Spezial-Podcast-Episode auf Rumänien spezialisiert. Könnt ihr gerne mal reinhören. Also Gott und WL empfehle ich überhaupt auch gerne mal als Podcast. Viele kennen ihn gar nicht, muss ich irgendwie gestern feststellen. Skandal. Naja. Ich habe ihn noch nie gehört. Okay. Da hast du was verpasst. Ja. Auf jeden Fall sind wir sehr kompliziert reingegangen und dann, also in der Halle an sich war das auch irgendwie ein bisschen chaotisch, fand ich so. Also letztes Jahr fand ich das irgendwie teilweise ein Stück besser gelöst. Also vorne war natürlich wieder dieses, wo es alle Manga sozusagen gab, die man sich dann auch dort kaufen konnte, meine ich. Zusammen mit einer Grabbelecke, wo es alte Manga zum halben Preis gab und da habe ich mir auch ein bisschen zugeschlagen. Zudem gab es noch ganz viel Merchandise eben, vorne vor allem. Da hatte der Kase noch einen eigenen, also Kase von den Detective Conan Filmen, wer es nicht weiß, hatte dann einen eigenen Stand, wo sie sowohl ihre DVDs und natürlich auch Blu-Rays und auch die Manga, die sie jetzt neuerdings auch veröffentlichen, vorgestellt haben oder zum Kauf angeboten haben. Da gab es auch alle Detective Conan Filme, also 1 bis 13 waren in so einer, alle in diesen wie heißen diese neuen Verpackungen, diese Standard-DVD-Verpackung? Ich weiß immer nicht, wie die heißen. Sie heißt eben Standard-DVD-Verpackung. Ja, Standard-DVD-Verpackung. Plastik-Dinger. Ja, diese, die niemand haben will. Ich nehme lieber diese Schuba, die ist viel besser. Da gab es nämlich auch Film 14 und Film 15. Ich meine, Film 14 hatte irgendwie 15 Euro gekostet und Film 15 dann 22 Euro. War auf jeden Fall annehmbar. Und ja, ich weiß es gar nicht mal so. Also in diesem Elektronikmarkt mit diesem roten, rot-weißen Logo, ja, da kosten die 25. Oha. Also auf Ammer, der komische Fluss da, ihr wisst schon, da kostet es auch, ist auch voll teuer. Also ich hatte den auf einer anderen Website bestellt, weil er auf Amazonas irgendwie so bisschen zu teuer war, habe ich den woanders bestellt. Und da habe ich den, glaube ich, auch für, ich glaube, 21 Euro bekommen. Also das geht auf jeden Fall schon. Und ich meine, dass Kevin den, unser Stargast Kevin, hier auch mal ein Hallo an ihn, der hatte den in einem Laden, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der darf aber eh nicht erwähnt werden, also ist ganz egal, hat den, glaube ich, für irgendwie 20 Euro bekommen. Also es ist ja nicht wie bei Manga, das ist keine feste Bindung an den Preis, sondern es gibt eben durch die Händler unterschiedliche Preise und da sollte man auf jeden Fall gucken, wo es denn günstig ist. Ist natürlich auch bei den anderen Filmen, also 1 bis 14, auf jeden Fall empfehlenswert, da mal zu schauen. Da gibt es manchmal sehr gute Angebote, auch im Internet, dass man einen Film zum Beispiel für 15 Euro irgendwie bekommen kann. Und da trotzdem teuer. Ja, also, naja. Also wenn ich bedenke, dass meine Batman-DVDs 5 Euro kosten. Ja, Anime ist ja generell ziemlich teuer, so was den Anime, was den DVD- und Blu-Ray-Markt angeht. Ist leider irgendwie sehr schade, aber naja. Muss man eben auch verstehen mit der Synchronisation, dass es eigentlich nur für die DVD gemacht wird. Oder eben dann auch, oder Blu-Ray. Oder teilweise auch noch für RTL 2, wo ja einige Filme liefen, aber es auch erst im Nachhinein. Also musste eigentlich Kase die Kosten komplett alleine für die ganze Synchronisation tragen. Und das ist irgendwie schon beachtlich, finde ich. Also, naja, wenn, ja. Ich weiß nicht, ob sie sich da vielleicht mit Viva eventuell auch mal kurzschließen könnten. Die veröffentlichen jetzt in letzter Zeit auch die ganzen One Piece Filme, beziehungsweise sind da jetzt, glaube ich, schon mit durch, wenn ich das richtig. Ja, haben die. In Erinnerung letzte Woche kam 10. Ich habe leider keinen einzigen Film gesehen, vielleicht wiederholen die dir nochmal irgendwann. Morgen kommt nochmal 15 um 17 Uhr, glaube ich. Ach ja, die. 15 ist übrigens der beste. Genau, die werden ja immer freitags wiederholt. Jetzt wisst ihr, dass wir den Podcast am Donnerstag aufnehmen. Nee. Spoiler. Ja, Spoiler, nee. Was ich bei dem Kase stand, aber ein bisschen komisch fand, also die beiden, da waren zwei Männer, ich sag mal Männer in schwarz, zwei Männer standen dahinter und haben das so ein bisschen, wollten das, glaube ich, ein bisschen anpreisen. wir hatten dann ja irgendwie einen Fehler in der Reihenfolge der Conan-DVDs bemerkt und die waren irgendwie total desinteressiert, saßen irgendwie nur rum, haben sich gelangweilt gefühlt und der eine hat erstmal auf sein Wurstbrot gegessen. Als ich dann ein Foto von ihm machen wollte, also ich vom ganzen Stand, hat er es erstmal geschickt unter den Tisch versteckt, damit das nicht auf dem Foto zu sehen ist. Also das war irgendwie schon ziemlich katastrophal. In der Comic, wie heißt das hier? Cosplay Corner. Cosplay Corner, genau. Hatte auch EMA noch einen Stand. Das fand ich ziemlich cool, dass sie nicht nur in der Comic-Halle, sondern auch noch in der Cosplay Corner einen Stand hatten. Da konnte man sich dann auch Manga kaufen. Es war ja sonst nicht so, dass man die in der Comic-Halle kaufen konnte, sondern eben nur in der Cosplay-Corner und in ausgewählten Ständen auch in der Comic-Halle. Aber die waren immer wirklich überfüllt, bis zur Decke, kann man fast sagen. Und das fand ich cool, dass sie das auch verkauft haben, wenngleich sie auch noch den Kaito Kid-Band noch nicht hatten. Das fand ich irgendwie ziemlich enttäuschend, weil der ja auch kurz vorher rausgekommen ist und man den ja eigentlich hätte verkaufen können und sollen. Da hätte man, glaube ich, guten Umsatz mitmachen können. Fand ich ein bisschen schade, aber die EMA-Mitarbeiter hatten auch, was ich da ein bisschen verwirrend fand, waren die unterschiedlichen T-Shirts oder so, die sie alle anhatten. Also da hat man irgendwie, hatte ich nicht so das Gefühl, dass sie alle dazugehören. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass sie alle irgendwie von außerhalb kamen und sie einfach da heute hingestellt wurden zum Verkaufen. Also so ein bisschen hatte ich immer das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, ob ihr das überhaupt gesehen habt. Wenn ihr wisst, welchen Stand ich meine, also den EMA da bei den Rolltreppen da so. Wenn ihr es... Player, die ich so toll fand. Aber sonst habe ich den Stand nicht beachtet, nein. Ich glaube, ein Typ am oder einer am EMA-Stand hatte so ein gelbes T-Shirt dann mit so einem Herz drauf. Ja, genau. Das war I ja love EMA oder das so. Das war ja irgendwie das Motto von EMA bei dieser Buchmesse. Da hatte ich in der Comic-Halle hatte ich auch noch eine gesehen, die beim EMA-Stand dieses T-Shirt anhatte. Oder diesen. Es war, glaube ich, gar kein T-Shirt, oder? Das war so ein. Ich glaube, es war ein T-Shirt. Ja, kann ein T-Shirt gewesen sein. Es war auf jeden Fall sehr warm, von daher kann es auch ein T-Shirt gewesen sein. Fand ich schade, dass nicht alle so ein T-Shirt hatten. Oder so ein Kleidungsstück. Naja, ist auch. Aber was ich dann fand, im hinteren Teil der Cosplay Corner, da war im letzten Jahr irgendwie wirklich was los, also da war irgendwie, diesmal war ja auch wieder was mit Videospielen dort und keine Ahnung was, aber im letzten Jahr war das irgendwie noch viel ausgefallener, da war wirklich was los, da waren auch noch größere Stände da hinten drin teilweise auch, ich meine, da war auch noch ein Synchronsprecher-Workshop, wenn ich mich nicht irre, da hinten in einen Extra-Raum, das war glaube ich diesmal, also hinten war auf jeden Fall im letzten Jahr was, ich weiß gar nicht, dieses Mal war es glaube ich vorne irgendwo bei dem, also wenn ihr nicht bei der Frankfurter Buchmesse wart, könnt ihr euch das vielleicht nicht vorstellen, aber vorne bei dem Verkaufsstand der Manga, wo auch der Grabbeltisch war, so mit den gebrauchten Mangas, da war glaube ich auch mal, hatte ich gesehen, dass irgendwie eine Tür aufgegangen ist, dann war da irgendwie ein Türsteher davor, ich war ein bisschen verwirrt, hab das auch nicht weiter, hätte ich vielleicht mal genauer schauen sollen, naja. Ich weiß gar nicht, das habt ihr wahrscheinlich ja nicht gesehen. Meinst du die Tür mit der wo Harmonie drüber stand? Das kann sein, ja. Das war so eine Halle da. Die war auf der linken Seite. Ja, da stand Harmonie drüber. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was denn das ist. Da ist doch die DCM dann am Sonntag. Ah. Ja, am Sonntag, aber noch nicht Samstag. Das mag sein, dass es am Sonntag, dass es da ist. Ich habe mir immer schon gefragt, wo das ist. Doch, ich war letztes Jahr dort und das ist so ein großer Saal und da kannst du dich voll entspannt reinhocken. Okay. Also voll viel Platz, das ist cool. Vielleicht war das auch nur so ein Dings zum Rumsitzen für die ganzen Fans, obwohl ich es nicht glaube. Also, oder es war eben auch für so ein Synchro-Workshop oder sowas. Ja. Sonntag waren auf jeden Fall andere Sachen drin. Also da waren schon Veranstaltungen den ganzen Tag eigentlich. Ah, Samstag. Ja, okay. Ja, ich glaube, dann sind wir irgendwie... Ja, da haben wir, glaube ich, auch schon die Hälfte verloren. Also hat sich das alles irgendwie ein bisschen aufgeteilt. Also dann war Sarah mit Michael Noni und sonst was unterwegs. Ich glaube, Christian war auch alleine unterwegs mit seiner Gruppe da eben. Oder was heißt Gruppe? Also ja. Mit den... Naja, es ist ja praktisch die Gruppe. Und dann war ich, glaube ich, mit Olli ein bisschen unterwegs in der Comic-Halle, wenn ich mich nicht irre. Ja. Also... Wir waren in Halle 3 und eben im Cosplay Corner. Genau, also da waren ja Stände von den drei bekannten Manga-Publishern, also in diesem Fall EMA, Carlsen und Tokyo Pop. Und ich weiß gar nicht, ob KZ auch da war. Ich meine, die haben da keinen, also es, ich habe vor im Vorfeld gelesen, dass sie einen eigenen Stand hätten, aber ich habe ihn eigentlich gar nicht gesehen. Also es war ein bisschen doof, dass ich den, glaube ich, gar nicht gesucht habe da. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Die hatten noch einen Stand eben nur in der Cosplay-Corner. Nur in der Cosplay-Corner, okay. Und den habe ich auf jeden Fall. Denke ich zumindest. Den habe ich gesehen, aber ich meine, die hätten auch einen in der Comic-Halle gehabt, weil sie auch Manga jetzt verkaufen. Ich weiß es nicht. Mag sein. Wenn irgendein Hörer das weiß, kann er es ja mal in die Kommentare schreiben oder so. Schreib's in die Kommentare. Nee, so. Ja, das war. Also, was ich zu den Ständen nochmal sagen kann. Also der Carlsen-Stand war natürlich wieder der größte, so wie im letzten Jahr. Da war immer noch also es war, ich frage mich mal, wo die diese ganzen, wo die das ganze Setting so hinstellen werden, wenn die keine Buchmesse ist. Also es sah genauso aus wie im letzten und wie im vorletzten Jahr mit der EMA, mit der Naruto-Wand und vorne alles. Also es war irgendwie, ich hatte so ein Gefühl, als wäre ich 2010 oder 2011 auf der Buchmesse gewesen. Ja, und hat dann eben die neuesten Manga da vorgestellt und eben auch von anderen Segmenten von Carlsen, also Carlsen, keine Ahnung, was sie da noch so haben, bin ich kein Experte, haben die auch alles vorgestellt, ja. Ist aber ein bisschen unübersichtlich, finde ich da immer, also ich weiß nicht, wie ihr das fandet, ob das irgendwie, ihr habt den wahrscheinlich alle gesehen, den großen Carlsen, stand in der Mitte. War sie überhaupt in der Comic-Halle? Ja. Kurz mal ein bisschen. Ja, ich finde es immer ziemlich überlaufen da drin in der Halle 3. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich finde es da unangenehm drin. Also ich bin ja lieber im Cosplay-Corner oder draußen dann. Also ich finde... Ja, ich finde es auf jeden Fall auch teilweise ziemlich voll, aber um die ganzen Stände eben auch mal zu besichtigen, ist das ja, also muss man ja auf jeden Fall schon mal rein, also ich war dann glaube ich bei EMA eben, die hatten einen ziemlich kleinen, also ich glaube das war wie im letzten Jahr auch wieder, ich weiß gar nicht wie es da war, auf jeden Fall hatten die auch einen eigenen Stand, der war auch ein bisschen größer, aber eben auch mit den anderen Segmenten von Egmont, also Egmont, keine Ahnung was sie alles noch haben, genauso wie bei Carlsen, da war noch eine Mitarbeiterin von EMA da, die hatte eben dieses T-Shirt an, was wir vorhin schon angesprochen hatten, was Olli gerade gesagt hatte. Und da gab es auch so eine Informationsstelle, also wo dann zwei saßen, die dann immer alle informiert haben und so weiter. Ja, das war eigentlich so das. Und im hinteren Bereich hatten die eben auch noch so einen kleinen Privatraum, was ich gesehen hatte von EMA, wo die Mitarbeiter alle reingegangen sind und die haben da auch erstmal alle gegessen. Also es war irgendwie, die haben wahrscheinlich alle nur gefuttert. War dann auch ein bisschen verstört, als ich da irgendwie mal reingeguckt hatte, glaube ich. Also, naja, tut mir leid. Ja. Ja, was kann man sonst noch sagen? Also, Tokyo Pop, der letzte große Manga-Publisher hier in Deutschland, die hatten auch einen Stand, der war auf jeden Fall wie im letzten und im vorletzten Jahr, also mit irgendwelchen Anschauungsmaterialien auch vom Manga, dann die ganzen Kalender gab's zu mitnehmen und, ja, war aber auch nicht so, war ziemlich, vor allem in diesem Bereich der ganzen Comic-Halle ist es immer sehr voll, also da kann man eigentlich kaum noch stehen und gehen, überhaupt gar nicht, von daher, ja, war das auch mehr ein Gedränge als ein informatives Anschauen der ganzen Informationen oder Manga dort bei Tokyo Pop. Ja. Wobei, ich muss dazu sagen, also ich war ja das erste Mal auf der Buchmesse und bin ja da auch mit durchgegangen an Tokyo Pop und so vorbei. Es war voll, ja, aber man hat dann auch, das war so alles in einer Reihe und wenn man dann halt weiterging, dann kamen auch irgendwann noch so ein paar halt Stände, wo man auch viele Fanartikel und Merchandising und Figuren und Taschen und was weiß ich nicht alles kaufen konnte. Also war auf jeden Fall schon mal für mich eine Erfahrung zu sehen, was es da alles zu kaufen gibt. Ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Stände dort, wo man sich vor allem Merchandise kaufen konnte, also Figuren, irgendwelche Handtaschen und keine Ahnung was. Also es gab es teilweise auch in der Cosplay-Corner, aber dort war es, glaube ich, hatte ich so das Gefühl, vor allem mehr auf irgendwelche Plüschsachen, irgendwelche Figuren und so weiter beschränkt. Also hat sich das bisschen so abgegrenzt, die beiden Bereiche. Und ja, das war gut, dass es alles ein bisschen zentriert war und nicht alles irgendwie ziemlich weit. Also die Comic-Halle ist ja riesengroß und dass es nicht alles an verschiedenen Ecken der Comic-Halle war, das fand ich auch ziemlich gut. Ja, was wir leider verpasst hatten, war eben die die Bekanntgabe des Sieger des Sondermanns, oder wie auch immer das heißt, wo die Preise vergeben werden. Ich glaube, Sailor Moon hatte der dieses Jahr gewonnen. Und ich glaube, es gibt dann noch verschiedene Kategorien da, ne? Also Sailor Moon für deutscher Manga oder so, deutsche, ich weiß es gar nicht. Irgendwie. Auf jeden Fall wurden die Preise irgendwie vergeben. Wir hatten das irgendwie gar nicht mitbekommen. Genauso auch von den ganzen Signierstunden. Also ich hätte da zum Beispiel gerne Waititi gesehen oder auch andere, die dort Signierstunden gegeben hatten. Das hatte ich irgendwie alles erst im Nachhinein um 14 Uhr oder so mitbekommen. Und dann war es irgendwie schon vorbei, weil es zum Beispiel Waititi war, glaube ich, um 12 Uhr da. Die hätte ich irgendwie gerne mal gesehen. Aber sonst, naja, war es jetzt nicht so. Ich glaube, deswegen war es auch ziemlich voll, dass wir beim Tokyopop-Stand vorbeigegangen sind, Olli, als da, da war nämlich gerade irgendwie der Zeichner von Lucky Luke, meine ich, da bei der Signierstunde. Ja, genau, der war da, genau. Ja, demnach war das da ziemlich voll, also. Ja, also da war es natürlich extrem voll. Ich glaube auch, wahrscheinlich als Waititi da war, war es, glaube ich, noch extremer voll. Also ich kann mir vorstellen, dass es da ziemlich voll war. Ansonsten weiß ich nicht. Also war auch gut, dass der EMA stand und der Carlsen stand da vielleicht bisschen weiter so dort war, wo nicht so viel los war, dass man sich auch ein bisschen aufhalten konnte. Und naja, ich hatte da mit Olli auch nochmal kurz hinter diese Stände geguckt, also ganz an den Rand der Buchmesse. Und da waren ja wieder wie in den letzten beiden Jahren auch die ganzen Cosplayer, saßen da alle und haben ein bisschen geplaudert und keine Ahnung was. Also, Ja, weil ich rumgerannt bin. Ich auch wieder interessant, dass es immer noch so ist, wo man ja eigentlich auch gleich raus auf den Innenhof gehen kann, wo eben auch ziemlich viele Cosplayer waren. Ich glaube, da haben sich Sarah und so weiter auch die ganze Zeit aufgehalten. Eine ganz große Gruppe. Draußen im Innenhof der Buchmesse. Ja. Da waren viele tolle Cosplayer. Zum Beispiel Doctor Who und keine Ahnung was. Doctor Who ist auch kein Anime. Spartacus, oh Gott, der war der Geist. Waren ja auch nicht nur Cosplayer, sag ich jetzt mal, aus dem Anime- und Manga-Bereich, sondern auch so ganz verschieden. Also wir haben Jack Sparrow haben wir gesehen und ein Spartacus und Pinky und the Brain. Pinky and the Brain, ja, genau. Und Donald Duck. Ja, genau, also es war alles praktisch da. Manchmal wusste man auch gar nicht, also woher die kamen. Also wenn es nicht so aus Manga und Anime waren, da frage ich mich sowieso manchmal, wo die alle herkommen. Also bei den ganzen Anime-Cosplayern, da muss ich manchmal überlegen, was denn das überhaupt für Cosplayer sind. Also ohne dann zum Ergebnis zu kommen, also das ist wirklich mal erstaunlich, wie viele Animes es wirklich gibt. Also ich kenne noch nicht wirklich viele, muss ich dazu sagen, aber ja. Und es gab auch Gollum und Sauron aus Herr der Ringe. Ja, genau, es gab ziemlich viele gute Cosplays auch und wenn die da dann irgendwie kurz posiert hatten, dann waren auch viele da, die gleich ein Foto machen wollten. Ja, da hatten wir uns dann meistens dazugestellt, also Olli und ich und ja, beziehungsweise Olli vor allem. Ich glaube, der hat ziemlich viele Fotos gemacht. Im Innenbereich. Und wir hatten zum Beispiel auch direkt zu Beginn hatten wir einen Kaido Kid hatten wir gesehen, allerdings mit Brille und ich glaube weiblich. Also es war ein bisschen und daneben eine. Ja? Er war schon männlich, aber er hatte eben diesen Umhang und so nicht. Ganz Kaido die Gruppe hat, sondern gesehen. Einfach nur ein weißes Hemd und eine weiße Hose. Ja, also man konnte schon erkennen, dass es Kaido Kid war, aber es war noch nicht perfektioniert, sagen wir mal so. Also, Mitsuhiko, wo wir uns gefragt haben, Mitsuhiko dann später ist oder getroffen. Wer das sein soll. Ja, haben wir noch einen Kaido Kid getroffen? Ja, das waren Zonoko. Ja, diese DC-Gruppe hatte ich auch gesehen, spielt dann noch mit. Ich weiß gar nicht, wer da alles war. Ich glaube, Mitsuhiko hat irgendwas mit den Sommersprossen. Und wer war das dann noch? Da war doch noch jemand dabei. Ah ja, okay. Also ich hatte im Cosplay-Corner später noch einen Conan und einen Ran gefunden in dem Schuluniform da. Ah ja, hatte ich gar nicht gesehen, aber Ja, also ich find's immer interessant, wenn man auch mal ein paar von Conan sieht. Ist ja nicht so gängig, dass man die irgendwie cosplayt. Vor allem bei Conan an sich ist es ja auch schwer, so einen kleinen Grundschüler nachzustellen. Von daher gibt's auch nicht so gute Motive, die irgendwie so charakteristisch sind. Also klar, ich meine, Kaito. Ja, Kaito Kid oder irgendwie Shinichi ist auch schon ein bisschen so normal. Also es ist ja nur eine, was kann man dann machen? Also es ist praktisch diese erinnert mich an meine verzweifelte Suche nach NCIS-Cosplayer. Also es ist schon schwerer. Wo ich dann nachher einfach beschlossen habe, alle mit Anzügen sind NCIS-Cosplayer. Müsste man eben Kokoro oder sowas nehmen, aber das ist dann auch schon wieder zweifelhaft, ob der dann erkannt wird. Also sowas, ja. Naja. Megure. Ja, dazu, wir hatten ja auch gesehen, dass da einige Autos vorgefahren sind. Das waren ja irgendwie fünf, ich meine, Audis oder sowas sind da hingefahren. Achso, das waren alle unsere Ultimate und am Ende NCS-Cosplayer, sind alle mit, also meine. Mit Polizeilicht und so weiter alle weggefahren. Da mussten wir später feststellen, dass es irgendwie Joachim Gauck war, also unser Bundespräsident, der dort vor Ort war. Das haben sie in den Nachrichten abends gezeigt. Also die sind auf jeden Fall im Auto weggefahren am Ende und wahrscheinlich auch sind die müssen da hingefahren sein, macht Sinn. Aber da sind ja irgendwelche NCIS, das sagt ich auch schon. Also diese schwarzen Männer sind da, diese Männer in Schwarz sind da über das Gelände gelaufen irgendwann mal. Ich weiß gar nicht, was das war. Oh Gott, war ja, die sind übrigens, das wundert mich eh, dass Noni die Ahnung, erkannt hat, weil ich war das komisch. Übrigens gar nicht, die erkannt hat, ja. Ich als absolutes Fangirl gucke aus dem Fenster und sehe ihn nicht und Noni guckt aus dem Fenster nicht erfahren, und so. Sarah, ist das da vorne Dr. Who? Wollen wahrscheinlich die Dr. Who-Cosplay festnehmen. Ja. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie viele wir aus dem Forum oder so insgesamt waren. Also es waren ja nicht so, also ich glaube, es waren irgendwie 10 oder so, aber am Ende, oder kann das einfach hinkommen? Ich glaube schon, ne? Aus dem Forum. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie viele wir aus dem Forum oder so insgesamt waren. Also es waren ja nicht so... Tommy, also, Wolfie? Ich glaube, es waren irgendwie 10 oder so mal am Ende, oder? Kann das in etwa hinkommen? Ich glaube schon, ne? Ja, ist aber echt viel weniger wie in den letzten Jahren, das stimmt schon. Also irgendwie Christian, Olli, Sarah, ich, dann sind wir schon mal 4. Tommy, ja. Wolf, Noni macht 7 und... Christian hatte auch noch jemand dabei. Ich habe 2 Leute im Anhängsel mitgenommen. Aber die waren scheinbar ja so direkt nicht aus dem Forum. Und von daher, ich glaube, 7 kann das sein, ja. Moni dann eben auch noch, also 8. Also es waren nicht wirklich viele. Ich hatte dann auch einige Tage vorher noch eine E-Mail bekommen von einem, der uns auch gerne treffen wollte. Ich glaube, Herr Morita von Detective Conan News, der kommentierte häufiger mal. Ist mir auch schon so aufgefallen. Er hat dann, glaube ich, unseren Podcast gehört, meine ich, und dann wollte er auch uns mal treffen. Hat leider nicht geklappt, da ich auch die Woche vorher schon nicht zu Hause war und daher meine Mails nicht checken konnte. Oder überprüfen. Oh, Schande über dich. Da konnten wir leider nicht treffen. Das tut mir auch leid, dass ich glaube, das hatte ich vorher gesagt, war ein bisschen dämlich von mir. Ich will da auch hin, aber das ist ein bisschen weit von hier. Aber auf jeden Fall sind wir auch bei anderen Conventions wieder anzutreffen. Also, ich werde auf jeden Fall auch auf die Leipziger Buchmesse 2013 fahren. Und ja. Dann eben... Ach, Christian kommt auch, wie ich gerade hier höre. Und ich bin zwischendurch noch auf der Dokumi. Und dann auf jeden Fall auch beim Japantag 2013 in Düsseldorf. Der ist Ende Mai oder Anfang Juni, meine ich. Da wird Sarah wahrscheinlich auch wieder dabei sein und Olli auch. Da müssen wir mal schauen. Ja, genau, da hört ihr es. Ja, ihr müsst uns übrigens alle auf Twitter followen, weil wir alle cool sind. Sonst auch wieder die Frankfurter Buchmesse 2013, da könnt ihr uns auch auf jeden Fall treffen. Und wenn uns irgendwas anfällt, werdet ihr es in diesem Podcast hören, in Gott und WL, in irgendeinem anderen Podcast, bei uns auf Twitter oder keine Ahnung was. Also, naja, irgendwie werdet ihr das erfahren. Ja, also... Es fällt mir manchmal schwer, wenn ich irgendwie euch alle bei Twitter erwähnen will, weil ja alle in letzter Zeit irgendwie eure Namen auch noch geändert habt. Also, Sarah ist jetzt irgendwie... Pingu-Dame, meine ich, und Christian ist Panda-Junge, also mit einem Unterstrich vorher und einem Unterstrich danach, und ich bin Nachtgott ohne irgendwas vorher und nachher, also könnt ihr uns gerne mal folgen, und sonst unser Conan-News-Account heißt natürlich Conan-News, macht Sinn. Ja, und Olli hat keinen Twitter. Oh. Oh. Naja, okay. Ja, also Olli hatte sich da auch, glaube ich, noch eine Figur gekauft. Das fand ich ziemlich interessant. Also bei den Ständen hatten wir ja die Möglichkeit, uns auch noch irgendwelche Figuren zu kaufen, wie ich ja vorhin schon erwähnte. Und da hatte sich Olli eine Conan-Figur gekauft. Ja, die ist richtig gut, also auch relativ groß, muss man sagen. Das war jetzt nicht so das Augenmaß, aber so, sag mal, ja, kann man, ist vielleicht ein bisschen kleiner als eine 0,5 Liter Flasche, so eine kleine Wasserflasche. Ja, und ich habe sie nur gesehen und dachte, oh, muss unbedingt haben. Ja, dann wollte ich sie kaufen. Dann sagte man mir, ja, leider haben wir die nicht mehr. Und dann habe ich nur gesagt, wieso, da steht doch noch eine. Da meinte sie zu mir, ja, das ist aber nur das Ausstellungsstück. Wir haben da keinen Karton mehr für, aber als Conan-Fan war mir das egal. Und dann habe ich die Figur gekauft und dann einfach so mit nach Hause genommen. Wie der heiß aussieht. Sie ist auch komplett heiß geblieben. Ja, ja, genau. Also das fand ich, eine Figur gekauft, und zwar Lissop aus One Piece, also in der neuen Version. Das ist voll der gehasste Charakter, und das ist mein Lieblingscharakter. Ja. Ja. Ja, er ist toll. Ja, also ist überhaupt mein Lieblingscharakter aus One Piece, muss ich dazu sagen. Ah, cool. Ja, meine auch. Da habe ich jetzt hier mal jemanden gefunden. Also das ist ja genial. Ja. Ich mag ihn einfach. Ja, also die ist ein bisschen kleiner als die von Conan. Also ich weiß es nicht. Wenn ich meine 0,5 Liter Flasche daneben stelle, ist sie wahrscheinlich... Ich habe eine im Sofa nehmen. Ja, also man kann sagen, ich habe jetzt gerade da so ein Conan-Band daneben stehen. Also bis zum Conan-Schriftzug in etwa. Wenn ihr so ein Conan-Band da stehen habt, wenn ihr wisst. Ja, so, egal. Also so, ich weiß, wie groß ist denn das? 15 meine Güte, Zentimeter? Macht Fotos und pappt sie unter so, die... Vielleicht in etwa? So, unter dem Podcast. Oder? Ja. Ich schätze mal, dann ist Ollis Figur irgendwie 20, 25 Zentimeter wahrscheinlich groß. Also das kann, glaube ich, hinkommen. Ja, also... so ja. Wie ungefähr. Ja, genau. Poste ich mal auf Twitter. Nee. Mache ich überhaupt echt? Nee. Wenn ich den Podcast nochmal höre, irgendwie in 10 Jahren, dann mache ich das. Ja. Genau. Da gab es auf jeden Fall noch viele andere Figuren. Also ich hatte dann, da gab es zig Figuren. Ich hätte mir noch viel mehr kaufen können. Also es war irgendwie, ja, genau. Also es ist ziemlich teuer gewesen. Auch weil die ehemals aus Japan, glaube ich, importiert wurden. Macht Sinn. Ja, da war so ein Japaner mit dabei, der die direkt gefertigt hatte. Der konnte auch kein Deutsch, also man ja, musste genau, mit also Englisch sprechen. Die werden immer alle dort immer alle von Japanern verkauft oder irgendwelchen Ausländern verkauft. Von daher muss man Englisch sprechen. Ich hatte auch, ich wollte auch die Lissop-Figur haben, hatte mich erst gar nicht verstanden, weil in Japanisch in heißt er ja Usopp oder so. Also das ist ein bisschen anders als hier in Deutschland. Oder Yasop oder so, keine Ahnung. Ja, das weiß ich, aber wie wird denn er auf... Mit U auf jeden Fall, also Usopp. Ja, Usopp oder so. Ist ein bisschen komisch auszusprechen, tötet mich. Nee, mit der Angelschnur bitte. Oder Zionkali, könnt ihr euch aussuchen. Nee, auf jeden Fall war es cool, die ganzen Figuren dort zu sehen. Da waren noch einige dabei, die, also kleinere, die hatten sich dann da hingestellt und hatten sich gefragt, wie man sich so Figuren kaufen kann. Weil das ja irgendwie Geldverschwendung wäre oder keine Ahnung was. Also ich finde es immer schön, ja, die im Regal stehen zu haben, muss ich dazu sagen. Haben wir sonst eigentlich nicht viel von. Vor allen Dingen, weil ich eben auch finde, gerade auch aus dem Conan-Bereich, es gibt ja nicht viel Merchandising so von Conan. Nee, deswegen genau. War das für mich auch ein Grund mehr, die Figur zu kaufen. Ah, und du hast ja auch noch später... ein bisschen größer als ein Manga. Ja, okay, dann haben wir da auch den Vergleich. Du hast hier, glaube ich, auch noch eine Tasse gekauft von Conan. Ja, genau, das ist so eine, das war dann an einem anderen Stand, aber da gab es dann halt so eine Tasse mit, da ist Shinichi mit dran drauf, direkt daneben ist Heiji und Kazuha und hinten sind noch die Gesichter von Ayumi, Al, Genta und Mitsuhiko halt drauf. Ich glaube, jetzt musst du die Tasse in zwei Hälften teilen und die eine Seite Sarah schenken. Ich kann ihr ein Foto davon schicken. Wie teuer war die Tasse? Kannst sie ja kopieren. Da steht da hinten eine Anleitung auf der Verpackung drauf, wie man so eine Tasse herstellt, nicht wahr? Haben wir ja noch gesehen. Ja, leider kann ich sie nicht lesen. Ja, naja, es sind japanische Verpackungen auch ziemlich allgemein gehalten. Irgendwie war das... 12 Euro. Ja, ich weiß gar nicht, was man sonst noch zur Buchmesse sagen kann. Also es war auf jeden Fall, so wie im letzten Jahr, dass ziemlich viel verkauft wurde an dem einen Manga-Stand, der dort mittendrin war, wo sich auch die ganzen Manga bis zur Decke gestapelt haben, sodass man gar nicht mehr an den letzten Rand kam in der Höhe. Da hatten wir uns, glaube ich, auch, wollten wir uns auch was kaufen oder mal durchgehen, also Olli und ich, aber das hat dann nicht geklappt, weil es ziemlich voll war und da war, konnte man auch nur noch rumstehen und dann hatten wir einfach die Kaido Kid Bände genommen und einem Verkäufer, der zufällig neben uns stand, einfach 15 Euro in die Hand gedrückt, also für zwei Kaido Kid Bände, die kosten ja 57 und ja, haben die dann eben dort gut. So einfach spontan also gekauft. Also ich habe die Originalen gelesen. Und vorbeigehen quasi. Ja, genau. Olli wollte sich die Kaido Kid Bände eigentlich gar nicht kaufen, aber jetzt haben wir ihn doch dazu überredet, also ich. Oder ja, er fand's. Hat er sich fand's so ergeben, weil ja, ich genau. Habe ja eigentlich noch die alten. Also, ja die habe ich zu Hause. Ich habe ihn auch gelesen, aber ich denke mal, wir werden da noch einen extra Podcast zu machen. Der kommt dann irgendwann. Wir sind jetzt durch die ganze Herbstpause, die wir jetzt eingelegt hatten, wovon wir vorher gar nicht berichtet hatten, aber egal. Ein bisschen in Verzug geraten. Also folgen auf jeden Fall noch Podcasts zu Film 15, zum Kaido Kid Band und dann auch zu den neuesten Conan und den zweiten Kaido Kid Band schon. Also es wird alles noch nachgeliefert, keine Sorge, das werden wir jetzt alles in den nächsten Wochen machen. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall auch was freuen, ihr werdet jetzt in den nächsten Wochen Input bekommen, da könnt ihr ein bisschen was hören. Man muss jetzt ehrlich sagen, freitags hat es drüben geregnet und sonntags auch und Samstag war echt wunderschön. Das war dann das. Ich weiß gar nicht, was man sonst noch jetzt so sagen kann. Ja, genau, das muss auch mal erwähnt werden. Also ich bin da ehrlich gesagt mit Schal und mit Jacke hingefahren, um dann festzustellen, dass ich das alles gar nicht so wirklich gebraucht hätte. Also ich mit Pullover und Pullover hat eigentlich vollkommen ausgereicht. War mal teilweise auch schon ein bisschen viel. Dadurch, dass meine Tasche voll war, konnte ich ihn dann, glaube ich, nicht mehr ausziehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihn... Ich hatte ihn, glaube ich, die ganze Zeit an. Naja, ja. Stimmt, genau. Das hatte ich ja fotografiert. Ja, war auf jeden Fall ziemlich gutes Wetter. Noch abends noch. Also es war klarer Himmel bis irgendwie 18 Uhr oder so. Und es war auch nicht wirklich kalt. Also man konnte irgendwie den ganzen Tag überstehen und dann musste man, also 18 Uhr oder so, konnte man sich wieder eine Jacke anziehen. Aber es wäre auch so gegangen, glaube ich. Also. Ja, also man muss dazu sagen, nachdem wir Moni noch getroffen hatten, die heute beim Podcast auch dabei gewesen wäre, wenn sie keine Uni gehabt hätte, geht heute leider nicht. Die hatten wir noch getroffen, irgendwie um 5, dann haben wir uns, glaube ich, auch um 6, 5, glaube ich, ist übertrieben, ich glaube 4 wahrscheinlich schon irgendwo da. Dann hatten wir uns um 6 alle verabschiedet, dann bin ich mit Olli noch ein bisschen rumgegangen. Waren wir auch noch in einer anderen Halle drin, ich weiß gar nicht, was das für eine Halle war. Ich glaube, war das nicht das ARD-Forum? Genau, da waren wir auch noch drin, hatten kurz geguckt, da war es ziemlich voll, habe ich noch ein paar Broschüren mitgehen lassen. Wir waren am Schluss dann noch am Nintendo Wii Stand. Genau, die Wii U war da irgendwie ausgestellt, da hatten wir kurz was gesehen. Also es war nicht so, dass man da irgendwie. Es war auch schon alles ziemlich leer und runtergefahren. Also wie nennt man das? Die Absperrung und so weiter. Es war schon alles so, als würde es gleich schließen. Sollte ja auch bald schließen und demnach war da nicht mehr viel los und man konnte eigentlich ziemlich leicht durch die Gänge durchgehen, aber die Händler waren auch teilweise schon alle erschöpft und man hat gemerkt, dass das auch ziemlich die Besucher angestrengt hat, dass es eben alles ziemlich voll war. Ging bei uns jetzt teilweise noch, da wir ja ziemlich häufig draußen waren und so weiter, also ja. Ja, gut. Aber am Ende des Tages habe ich dann schon meine Füße gemerkt. Ja, ich auf jeden Fall auch. Aber es war mal wieder ein anderes Erlebnis, denke ich. Du warst ja das erste Mal da. Ich weiß gar nicht, also deine Eindrücke waren, glaube ich, ziemlich positiv. Ja. Wenn man beim Japan-Tag zum Beispiel nicht so viel kaufen kann, sondern eher so mehr das Ganze drumherum erlebt, den ganzen Tag mit den alten Bekannten verbringt oder neuen Bekannten, also von 10 Uhr bis eben abends bis zum Feuerwerk 23 Uhr, ist bei der Buchmesse eher so, dass man sich um 11 trifft und dann irgendwie bis 18 Uhr, also 7 Stunden oder so, und dann mehr so durch die ganzen Gänge geht und teilweise auch natürlich sich unterhält mit den anderen, aber eben auch was kaufen kann, was beim Japan-Tag meistens nicht so ist. Da wird eher mehr so auf Japan bezogen und hier gibt's eben auch ein bisschen mehr auf die Anime- und Manga-Schiene. Wobei bei den Japan-Tag teilweise auch mehr Cosplayer sind, habe ich das Gefühl. Also bei der Buchmesse war es vorher so, was ich gesehen hatte, liefen vorher sehr wenig Cosplayer rum. Erst als man aufs Gelände gekommen ist, draußen, da hat man dann ziemlich viele gesehen oder eben in der Cosplay-Corner oben. Ist ja also selbstverständlich Cosplay-Corner, da laufen Cosplays rum. Und ja. Was ich auch als großen Unterschied anmerken möchte, ist, dass quasi die Buchmesse, ja, die findet ja wirklich fast ausschließlich in Hallen statt. Und der Japan-Tag ist ja wirklich unter komplett freiem Himmel. Also ja, das genau. Hätte ich auch nicht gedacht. Nee, also es gibt ja ein Freigelände draußen, das finde ich auch ziemlich wichtig bei der Buchmesse, aber beim Japan-Tag ist es generell so, dass alles draußen stattfindet. Also kommst du irgendwie generell nirgendwo rein. Es gibt ja keine Hallen, sondern eben nur solche, ganz normal ist ja mitten in der Stadt praktisch, also am Rheinufer dann, wenn ihr noch nicht da wart. Sonst... Ja, aber war bisher, glaube ich, noch gar nicht mal so. Also die letzten Jahre, in denen ich da war, war immer gut. Ja, genau, das war ein bisschen doof. Da hatten wir uns aber rechtzeitig den Platz unter der Brücke gesichert. Das ging dann teilweise noch. Und sonst, also... Ja, zurück war es dann ziemlich chaotisch und so weiter. Aber es war ist auf jeden Fall immer toll. Also da nimmt man auch den Regen in Kauf. Ist natürlich ein bisschen dämlich, aber... Was will man machen? Ja. Gut. Ich weiß nicht, ob ihr noch was zur Buchmesse sagen wollt, sonst würde ich den Podcast rechtzeitig hier auch beenden. Ja, wollen wir nochmal ein kurzes Feedback von allen? Ja, genau. Ja. Irgendwie so eine Zusammenfassung, was denn die Buchmesse war. Also ich glaube, ich habe ja schon genug geredet. Ich fand es einfach wieder super klasse, auch wenn ein bisschen wenig Leute vielleicht aus dem Forum da waren, so mit denen man irgendwie interagieren konnte, aber sonst von den Publishern und so weiter war es eigentlich wie jedes Jahr, obwohl es auch immer trotzdem was anderes ist. Also es ist immer wieder ein neues Gefühl, auch mit den ganzen neuen Cosplayern und ja, es ist einfach jedes Jahr was anderes. Also es ist immer wieder toll, da hinzukommen und ja. Sonst habt ihr schon alles gehört in diesem Podcast, was ich die ganze Zeit erzählt habe. Ja, ich fand's auch super, aber es ist irgendwie, die FBM ist immer so kurzfindig. Also ich find's ja gefühlt, das sind immer nur so ein paar Stunden und dann ist es schon vorbei. Das finde ich immer ein bisschen schade. Und Sonntag lohnt sich dann meistens auch nicht mehr, also vielleicht wegen der DCM ein bisschen, aber es lohnt sich dann nicht mehr so, weil dann die ganzen Bekannten dann meistens halt sicher alle am Samstag da sind. Aber es war super, wie jedes Jahr eigentlich. Und nächstes Jahr wird es genauso super, denke ich mal. Ja, also ich fand's auch super, weil ich liebe die FBM und ich liebe alle Leute, die ich so kenne. Und deswegen ist es immer toll, euch zu treffen. Auch egal wo. Wir könnten uns meinetwegen auch mitten in, keine Ahnung, Stuttgart treffen und es würde trotzdem lustig werden. auf der Demo gegen Stuttgart 21, ja. Nee. Ja, also ich fand es auch wirklich super. Also wie gesagt, war ja die erste Buchmesse für mich und ich war total, wie gesagt, es war einfach nur fantastisch halt, das zu sehen, was es wirklich alles so im Manga und Anime, was da alles geboten wird. Also ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Ja, ich denke, das war auch ein gutes Schlusswort. Ja, wenn ihr uns nächstes Jahr treffen wollt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wo ihr uns treffen könnt, sonst, ja, das war dann der 51. Conancast. Nächstes Mal geht es dann, wie gesagt, um den ersten Kaido Kid Band. Da machen wir einen Podcast zu, könnt ihr schon mal drauf freuen und mental darauf vorbereiten, dass wir endlich mal wieder über Kaido Kid sprechen werden. Ihr müsst euch den Podcast nicht anhören, tut euch keinen Zwang an. Wir werden nur alle von unseren Fans dazu gezwungen, hier einen Podcast dazu aufzunehmen, gefühlt. Nee, so, ja, das erwartet euch nächstes Mal. Und nächstes Jahr gibt's auch wieder einen Podcast zur Buchmesse. Das war der dritte Podcast jetzt zur Buchmesse insgesamt. Dann wird nächstes Jahr der vierte folgen, mal wieder mit Christian, hoffe ich. Und dann ist hoffentlich auch wieder Manu auf der Buchmesse, denn den... Ja, genau. Es gab ja einige, die wir auch vermisst haben. Also Manuel zum Beispiel war leider nicht dabei. Obwohl er direkt nebenan wohnt ist. Ziemlich schade. Er hat leider keine Zeit und auch andere, Stargast. Die wir letztes Jahr. Ja, genau. Kevin war auch nicht mit dabei, war auch sehr schade. Ja. Und auch andere, die wie wir im letzten Jahr kennengelernt haben oder auch in den Jahren davor und bei dem Japan-Tag und so weiter. Genau, die haben wir auch schon seit 2 Jahren oder so nicht mehr getroffen. Also das, ich habe ich so ich meine, letztes Mal FBM war sie noch dabei. Ja, nee, vor 2 Jahren, oder? Dann war sie letzten Japan-Tag, also vorletzten war sie auf jeden Fall noch dabei. Also 2010 wahrscheinlich irgendwie, ne? Hatten wir sie im Japan-Tag und bei der Buchmesse. Nee, 2011 gesehen. War sie am Japan-Tag noch. Auch noch? Ja, da hat sie doch Benatia mit übernachtet. Genau, das da habe ich immer ein Spyro-Spiel geliehen. Ich hab's bis heute nicht wieder. Ach je. Naja. wäre auf jeden Fall schön, auch mal alte Bekannte irgendwie wiederzutreffen, die man lange nicht gesehen hat. Zum Beispiel bei Manuel ist es auch so, dass ich ihn schon seit der Buchmesse 2011 nicht mehr gesehen habe. War er überhaupt da? Ja, da war er da. Also aber ist Jahr, ja, ich habe ihn da noch Jahr gesehen, weil ich ihn ja besucht habe in den Sommerferien. Aber sonst. Ich will mit dem Batman gucken. Ein ganzes Jahr habe ich ihn nicht gesehen und jetzt sehe ich ihn wahrscheinlich erst beim Japan-Tag nächstes Jahr. Also es ist irgendwie schon erstaunlich, wie selten man sich so sieht. Also so. Aber dieses Jahr war er nicht beim Japan-Tag. Nee, oder? Genau, da war er leider nicht da. Auch nicht. Weil er auch nicht ja, keine Zeit hatte. Der hatte da irgendwie so ein Konzert oder sowas und jetzt war er irgendwie in Irland. Ich weiß nicht, warum er sich immer genau die Wochenenden aussucht, wo wir uns alle treffen. Tja, naja, muss er wissen. Also, ja, vielleicht sehen wir euch Hörer ja auch beim nächsten Treffen. In diesem Sinne würde ich sagen, es war gerade eben voll das gute Ende von Olli und jetzt haben wir doch noch die ganze Zeit geredet. Naja, okay, gut. In diesem Sinne sage ich tschüss. Ah ne, ich muss erst noch, na, wie konnte ich es vergessen? Ich muss doch auf unsere Kontaktmöglichkeiten verweisen. Twitter heißen wir Conner News, Facebook heißen wir Conner News. Bei YouTube sind wir auch als Conner News zu finden. Da leitet Sarah den Account. Ja. Mehr oder weniger. Neues YouTube-Design ist übrigens scheiße. Ja, kann man mal so stehen lassen. Dann haben wir, glaube ich, hatten wir mal einen Animex-Account. Haben wir, glaube ich, nicht mehr. Wer hier als Hörer einen Animex-Account für uns betreiben will, kann sich gerne mal melden. Da würden wir gerne einen wieder haben. Gerne. Also ehrenamtlich, versteht sich. Wir kriegen kein Geld hier, auch beim Podcast nicht. Überhaupt mal so nebenbei erwähnt. Wir machen das alles frei, so aus freien Stücken. Ja, detektivconner-wiki.com, detektivconner-forum.com, detektivconner-news.com oder wenn ihr direkt zum Conncast wollt, conncast.de, wobei das nur noch eine Weiterleitung ist. Wir hatten da früher mal eine eigene Website, wie ihr vielleicht aus dem 50. Podcast wisst. Und ja, ihr solltet auf jeden Fall auch den Gott und WL Podcast anhören, der auf mario-wl.de veröffentlicht wird. Und hört auch unbedingt in die alten Podcasts rein, zum Beispiel Podcast 50, finde ich sehr empfehlenswert, den letzten Podcast. Wie in guten alten Zeiten. Und in diesem Sinne sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal, wo es dann um Kaido Kid geht. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja. Halt, eins fehlt ja noch. Soll ich jetzt auf Stopp drücken? Ja, okay.